Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Heute will ich mit euch über das Thema Angststörung reden, welches für mich auch sehr wichtig ist, weil ich selbst eine herzbezogene Angststörung habe und diese aber erst sehr, sehr spät erkannt habe. Also sprich, bei mir fiel zum ersten Mal das Thema Angststörung, als ich zu einem Beratungstermin in einer Schmerzbehandlung war. Und ja, das zweite Mal fiel ihr jetzt in einer Post-Covid-Reha. Und vorher war mir das Thema nicht so, also es war nicht so präsent bei mir. Habe auch nicht viel drüber nachgedacht, aber angefangen hat eigentlich alles mit meiner ersten Corona-Infektion im Dezember 2020, wo dann 4 Wochen später bei mir eine Tachykardie festgestellt wurde. Da wurde ich ja dann mit dem Rettungswagen hier zu Hause abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Und ja, da kam dann auch die Diagnose Tachykardie. Und ja, soweit war das da eigentlich auch noch kein Thema. Bis auf natürlich der Moment des Geschehens, also wo ich dann abends wach wurde und gemerkt habe, dass was mit meinem Herz was nicht stimmt, dass es anfing zu rasen und immer höher ging und meine Frau dann den Rettungsdienst anrief. Ja, und der Tag ist irgendwo, fängt der eigentlich schon an mit der Angststörung, weil das schon eine ganz schöne Angst bei mir im Kopf hinterlassen hat, die mir so aber nicht äußerlich irgendwie bewusst war. Also ich sag mal, klar, wenn man jetzt nie was hatte am Herzen oder keine Ahnung, ne, dann ist man ja immer erstmal geschockt und braucht die Zeit, um damit umzugehen, um das zu verarbeiten und alles. Ja, und ich hatte es schwer, damit umzugehen und von daher hat sich dann eine Angststörung entwickelt, mit der ich mich aber nicht auseinandergesetzt habe, weil auch, ja, habe darüber nicht nachgedacht. Das hat sich irgendwie schleichend alles entwickelt und ich habe auch nie darüber irgendwie gesprochen oder so. Also es hat sich bei mir eigentlich alles schleichend angezeigt, dass die Angst war da und ich fing dann irgendwie an, kurz nachdem die Tachykardie dann kam, ständig über meine Apple Watch meine Herzfrequenz zu kontrollieren. Also wirklich in jedem Tagesablauf, egal was ich gemacht habe, habe immer geguckt, wie ist sie, wie hoch ist sie, geht sie wieder runter, steigt sie an. Dann habe ich ständig meinen Blutsauerstoff kontrolliert. Ich habe Blutdruck gemessen die ganze Zeit, haben wir uns extra so ein Blutdruckgerät gekauft. Und das habe ich dann kontrolliert, also es war schon sehr, ja, war schon krass, weil das wirklich sehr präsent war am Tag und sehr oft auch alles geschehen ist, dass ich das kontrolliert habe. Und bei jedem bisschen habe ich mir dann gleich Sorgen gemacht, dass wieder was mit dem Herzen ist. Dabei war ja nachdem, das war erstmal soweit alles in Ordnung, bis zu einem Tag, wo dann auf einmal das auf dem Weg zur Arbeit losging. Und ich das dann auch wieder über die Uhr kontrolliert habe und gesehen habe, oh, die Herzfrequenz geht hoch. Habe dann sofort meine Frau angerufen. Ich sage, es geht nicht, mein Herz geht hoch. Und ja, innerlich habe ich Panik geschoben. Ich glaube, es hat sich dann auch äußerlich bemerkbar gemacht, weil ich habe mich dann gerade noch so auf Arbeit geschleppt und kam da an und dann fing schon an, dass alles anfing steif zu werden. Ich verkrampfte und natürlich, klar, die Atmung war ganz schnell, die Luft wurde schwer und alles. Ja, und damit fing es eigentlich an. Dann kam es auch ziemlich oft. Schon morgens beim Haare machen kam es. Oder in alltäglichen Situationen kam es, dass die Herzfrequenz anstieg. Und irgendwann haben sich daraus dann Panikattacken entwickelt, was mir aber auch nicht bewusst war. Es ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, wo ich dann noch in der Straßenbahn saß und nicht mehr raus konnte, weil die Herzfrequenz anstieg. Und ja, zudem hat sich das dann eigentlich mit der Angststörung auch so entwickelt, dass ich nicht mehr alleine rausgegangen bin, nicht mehr alleine mit der Bahn gefahren bin. Also da war eben ständig Angst, es könnte was sein. Schon morgens alleine zu Hause, die Angst war da. Oder eben, im Bett oder so, ne? Du gehst ins Bett und dann muss auch um dich herum alles ruhig sein. Es darf keiner mehr sich drehen im Bett oder aus Versehen mal mit dem Bein auf die Matratze hauen, mit der Hand aufs Kissen oder ja, keine Ahnung, es durften draußen keine Knaller. Das war für mich total schreckhaft und alles. Dann hatte ich auch Angst, nachts wach zu werden, um auf Toilette zu gehen oder so. Weil um 0 Uhr ging es ja los mit meinem Herz, dass es damals angestiegen war. Und von daher war dann immer die Angst, schon da ins Bett zu gehen. Oh Gott, bitte schlaf durch. Wer hat nicht 0 Uhr wach oder vorher irgendwie? Also da war wirklich dann die Angst da, dass dann wieder was passiert. Irgendwann kam noch dazu, dass ich dann auch nicht mehr auf dem Rücken oder auf der Seite schlafen konnte, weil ich meinen Puls ständig gehört habe. Also das hat dann auch schon dazu geführt, dass mich das närrisch gemacht hat und alles. Und dann habe ich mich ständig im Bett hin und her gewälzt. Und auch mein Sohn durfte spielerisch oder so mich nicht mehr erschrecken. Also es durfte auch um mich herum nicht spontan knallen oder so. Also das war schon, ja, war schon ein krasses Empfinden und hat auch ziemlich viel mit einem gemacht, dass man dann auch gar nicht mehr unter Menschen war oder so, dass man sich zurückgezogen hat. Und auch dieses, wie gesagt, diese Sucht, ne, dieses alles zu kontrollieren an der Uhr, über die Blutdruckgeräte, über Sauerstoffgeräte oder also war schon ein Kreislauf ohne Ende, der nicht so schön war. Auch die Panikattacken waren keine schöne Erfahrung. Ich bin dann auch Situationen aus dem Weg gegangen, wo ich wusste, da kam ein Herzrasen zustande. Also habe ich diese Situation auch nicht mehr zugelassen. Und in einigen von meinen Panikattacken hatten wir auch einen Rettungswagen gerufen, weil ich eben nicht wusste, dass das eine Panikattacke ist damals. Hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Vielleicht hätte ich dann noch gewusst, damit umzugehen. Ich weiß, meine Psychologin hat mir damals immer schon Tipps gegeben, aber irgendwie habe ich das nicht. Ja, ich habe das nicht so richtig, also ich habe es registriert, aber ich dachte, okay, was sagt sie, Panikattacken, hä? Also es war mir nicht bewusst so richtig. Und ja, irgendwann kam dann auch die Verödung. Und danach hat sich das dann auch gelegt mit dem Herzrasen, also es kam noch zeitweise. Auch die Panikattacken hatten sich dann dadurch irgendwann gelegt. Das Einzige, was nicht gegangen ist, war die Angst. Die hatte ich nur in den Hinterkopf geschoben, habe sie verdrängt und irgendwie nicht so richtig mich mit auseinandergesetzt. Ja, bin dann auch irgendwann wieder arbeiten gegangen. Und da war es so, dass dann schon auf dem Weg zur Arbeit habe ich gemerkt, also ich war irgendwann war ich so sensibilisiert, dass ich wirklich jedes Herzrasen, jedes Herzflattern, jedes Herzstolpern, auch ein Steigen der Herzfrequenz habe ich schon gespürt und habe sofort auf meine Uhr geguckt, kontrolliert und alles. Und auf dem Weg zur Arbeit habe ich das eben auch bekommen oder schon gespürt, dass da was abgeht mit dem Herz, dass da was jetzt nicht stimmt. Und im Winter hatte ich das Glück, ich habe dann tief eingeatmet. Also so ein bisschen fiel mir dann ein, was die Psychologin mal gesagt hatte. Das habe ich dann umgesetzt, habe dann tief eingeatmet und ich hatte echt Glück, die Kälte hat sowas von geil geholfen bei mir. Ja, aber es war dann meistens so, dass man trotzdem noch so der Tag hat, also das ist, man war so fixiert dann noch, ne? Also man ist zwar weitergegangen zur Arbeit, das hat sich dann noch wieder gelegt, aber die Angst, sie blieb und die ständige Kontrolle auf den Körper, was passiert jetzt, was macht das Herz, das war den ganzen Tag über da. Und es strengt dann auch voll an, immer darauf zu achten, was jetzt da passiert. Und ja, ich hatte dann echt Glück, dass es irgendwann auf Arbeit irgendwann leichter wurde, weil ich zum einen dann auch abgelenkt war in der Situation. Also beim Frühstück habe ich dann schon gemerkt, oh, jetzt geht's wieder los. Und dann kam da aber ein Geschehen oder man hat gesprochen und war sofort wieder, also man war nicht mehr so fixiert in den Körper oder auf den Körper, sondern man konnte aus der Situation raus, weil man abgelenkt wurde. Ne? Man hat Gespräche geführt, man hat dann da geguckt und ich habe dann auch mal einen Schluck getrunken, ne, um das so, dass das aufhört. Ja, und irgendwann hat es geklappt, dass ich dann eben die Panikattacken losgeworden bin und auch dieses starke Gefühl wegging und ich dann nicht mehr so den ganzen Tag auf meinen Körper fixiert war, auf mein Herz und geguckt habe, was macht das Herz. Und auch wenn da jetzt eine Situation war, wo ich gemerkt habe, da passiert was, habe ich sie kurz wahrgenommen, war aber nur noch kurzzeitig darauf fixiert und konnte mich dann davon lösen, weil es gab Situationen noch vor der Verödung und alles auch, wo ich so wirklich den ganzen Tag dann nur noch auf meinen Körper fixiert war und nichts anderes mehr. Ständig habe ich geguckt, was macht das Herz, habe in mich reingehört, was passiert, Herzfrequenz kontrolliert und alles. Und habe ich echt Glück, dass ich das durch die Arbeit dann irgendwie so ein bisschen abgelegt habe, diese Kontrolle. Weil das ist belastend, wenn du dich ständig kontrollierst, diesen Zwang. Du musst ständig deine Herzfrequenz kontrollieren, du musst deinen Blutsauerstoff kontrollieren, du musst Blutdruck kontrollieren, weil es ist doch da, es muss doch was sein. Weil es ja irgendwie das Herz dann so ganz unangenehm war und mit Brustengen und alles. Und dann diese ständige Kontrolle, um zu gucken, ist wirklich alles okay, ist da was nicht in Ordnung oder die Angst lässt einen ja nicht los. Sie bleibt ja bis zum Schluss, dass das Herz wieder ausschlägt oder dass es sogar noch schlimmer wird mit dem Herz und dann zum Herzstillstand kommt oder so. Also da gehen ja Gedanken in einem Kopf ab, die kann man ja so nicht nachvollziehen. Und von daher war ich dann wirklich froh, als ich dieses Suchtverhalten, dieses Kontrollverhalten mit der Herzfrequenz, dem Blutdruck und dem Blutsauerstoff, dass ich das irgendwann auch aufgrund dessen, dass ich wieder arbeiten gegangen bin und alles, einfach hinter mich lassen konnte. Dann war es ist nämlich eher so umgeschlagen, dass wenn ich draußen zur Arbeit gelaufen bin, habe ich ja meine Uhr angemacht, dass ich dann schon Angst hatte, dieses Gehen Outdoor zu beenden, weil ich sehe dann meine Herzfrequenz und muss sehen, wie hoch sie ist und dann löst es vielleicht wieder Panik aus in mir. Und ja, ist dann so ein Feld von das eine Extrem und das andere Extrem. Also, aber wie gesagt, die Arbeit hat geholfen, dass es irgendwann nachgelassen hat, dass ich wieder normal damit umgehen konnte, obwohl die Angst da war. Sie war nie weg, also im Hinterkopf war immer Angst, hat mich begleitet und alles. Aber es war eben schon besser, dass ich mich habe von dieser Angst nicht mehr kontrollieren lassen. Also es ging wirklich weg, dass mich die Angst nicht mehr kontrolliert hat, dass ich damit umgehen konnte. Und wie gesagt, wenn kurze Sequenzen waren, ein Herzstolpern oder ich gemerkt habe, oder ist was, da geht was los, kurz was getrunken und dann auch gleich wieder abgelenkt. Ich habe mir, dass ich mich erst gar nicht darauf fixiere, was jetzt wieder passieren könnte oder was kommen könnte. Ja, und das war echt gut. Es hat auch echt geholfen. Aber auch zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht bewusst, dass ich eine Angststörung habe. Mir war klar, dass diese Kontrolle, die ich ausführte durch die Herzfrequenz und alles nicht normal ist. Und dass auch eine Angst da ist, aber eben nicht, dass es eine Angststörung ist. Und dann kam ja der Tag im Juli 2022, wo eben der Körper, also der Gesundheitszustand immer schlechter wurde bei mir oder anfing schlechter zu werden. Alle 2 Wochen hatte ich einen Atemwegsinfekt, körperlich erschöpft und war eben zu nichts mehr in der Lage. Und mit diesem ganzen Geschehen kam auch wie ein Bumerang wieder meine Herzangst zurück. Also das, was ich alles schon geschafft hatte und hinter mir gelassen hatte, kam wie ein Bumerang zurück. Aber so richtig krass, dass das irgendwann auch nicht nur auf mein Herz, also auf mein Herz umschlug, sondern ich bei jedem bisschen, was an meinem Körper sich verändert hat, habe ich Angst bekommen. Dadurch, dass ich durch diesen körperlichen Zustand die Kontrolle über meinen Körper verloren habe, habe ich dann noch diese Angstzustände auf meine Familie übertragen. Sprich, ich hatte Angst, dass meiner Frau was passiert auf dem Weg zur Arbeit oder wenn sie mit dem Auto unterwegs war, meine Tochter, wenn sie in der Schule war oder so unterwegs war, nicht zu Hause, mein Sohn in der Schule oder beim Klettern, also wirklich Kleinigkeiten, ein Rettungswagen, der draußen fuhr und ich wusste auch, meine Familie ist draußen, Schule, arbeiten, oh Gott, hoffentlich ist da jetzt nicht, fährt er jetzt nicht dahin oder sowas. Also es war schon echt krass, dass sich die Angst so krass auf dieses ganze Leben verbreitet hat, auf meine Familienmitglieder, dass das echt schon wieder zu meinem körperlichen Post-Covid-Zustand auch das jetzt nochmal als Bumerang da zurückkam. Also das war schon wirklich sehr anstrengend. Weil du bist mit dir selber beschäftigt, kannst aber deinen Körper irgendwie, kämpfst ja gegen deinen Körper an bei dem Post-Covid und kommst nicht klar und dann noch diese Angstzustände, die du hast. Das ist ja eine total bescheuerte Situation. Und aber auch in dem habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, dass ich vielleicht eine Angststörung haben könnte. Oder also ich habe einfach nur gemerkt, ich habe bei allem, was passiert, habe ich Angst. Und auch ein Rettungswagen fing dann an, mir wieder Angst zu machen, weil ich ja da wieder an meine Geschichte mit meinem Herz zurückdenken musste und alles. Also, das hat schon ganz schön Platz eingenommen. Und dann, ja, auf Arbeit ging es ja dann auch mit dem Herzrasen los. Oder auf dem Weg zur Arbeit ging es dann eben wieder los, dass die Herzfrequenz anfing, dass ich gespürt habe, oder passiert was in meinem Körper, mir geht's nicht gut. Und habe dann aber irgendwann angefangen, in Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt könnte ich wieder in Panik verfallen oder es könnte ganz böse umschwenken, habe ich versucht, mich aus der Situation rauszuholen und habe versucht, tief in mich zu atmen. Da habe ich dann auch diese 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen, habe ich mehrmals hintereinander gemacht. Oder ich habe einen Schluck getrunken, habe versucht, mich abzulenken, Gespräche zu führen, um dieser Situation zu entkommen. Aber sie hat mir Angst gemacht wieder. Aber ich hatte Glück, dass mich dann eben zu dem Zeitpunkt noch die Arbeit abgelenkt hat. Was dann halt anders war, als ich nicht mehr arbeiten gehen konnte. Da war ich eben wieder fixiert dann auf den Körper, bist aus der Situation nicht rausgekommen und hast eben ständig kontrolliert, Angst gehabt. Ja, und irgendwann, also ich habe schon immer leicht drüber nachgedacht, dass was nicht stimmt oder, aber man hat es verdrängt, man wollte es nicht wahrhaben und hat eben resigniert in der Situation, sich dem bewusst zu machen, dass man eine Angststörung haben könnte. Und als ich dann zum Vorgespräch bei einer Schmerztherapie war, da fiel es eben auch schon, dass ich eben eine herzbezogene Anstörung habe und eben das Vertrauen in den Körper verloren habe. Und da wurde mir auch bewusst, dass sie recht haben könnte. Aber auch danach, weil der Körper, die Erschöpfung war einfach größer. Man hat sich da, also ich bin dann auch nicht weiter darauf eingegangen, habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Bis ich dann wieder zur Reha gefahren bin, hatte er im August meine Post-Covid-Reha. Und da fiel es dann eben auch wieder dieses Wort herzbezogene Angststörung. Und da war ich aber an dem Punkt, dass ich eingesehen habe, dass ich eine habe. Und dass ich gesagt habe, ja, ich habe eine Angststörung und ich stehe auch dazu. Also, da brauche ich auch nicht mehr leugnen. Sie ist da, ich kann es nicht ändern, kann es nur versuchen, in den Griff zu kriegen. Und hatte auch das Glück, dass mir die Reha da geholfen hat. Ich hatte ja in der zweiten Woche, glaube ich, hatte ich ja komplett über das Thema Herz gesprochen, mit der Psychologin, mit der Ärztin. Und dann hatte ich auch nochmal einen Vortrag über Herzrhythmusstörung. Und diese eine Woche hat mit mir so viel gemacht im Körper, im Kopf, dass ich angefangen habe nachzudenken und nochmal alles habe Revue passieren oder reflektiert, wie die Zeit war mit den ganzen Panikattacken, dann die Zeit, wo ich schon halbwegs, wo ich arbeiten war und halbwegs alles wieder im Griff hatte und damit umgehen konnte. Und dann, wie halt eben das mit dem Post-Covid wie so ein Bumerang zurückkam und das hat mir bewusst gemacht, dass ich mir ganz schön irgendwo im Weg stehe mit dieser Angststörung, eben zum einen, weil ich sie nicht anerkannt habe oder nicht wahrhaben wollte. Und zum anderen, weil ich mich von dieser Angst habe schon wieder so beeinflussen lassen, dass sie mein Leben übernimmt, meinen Alltag, dass ich dachte, ich will das nicht mehr. Ich will keine Angst mehr haben. Und in den ganzen Vorträgen und in den Gesprächen mit den Ärzten wurde mir auch gesagt, dass mit dem Herz alles in Ordnung ist. Sie haben mir doch wirklich sämtliche EKG-Untersuchungen gemacht und Langzeit-EKG und nochmal diesen Endrekorder. Oder wie das heißt. Also es wurde wirklich viel gemacht und es war alles in Ordnung. Klar, ein paar Aussetzer sind, es ist auch in Ordnung. Es ist nichts Gravierendes. Mein Herz ist in Ordnung. Und das dann alles nochmal zu reflektieren und zu verstehen, dass das, ja, das war schon krass für mich. Und da kam ich dann auch an den Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte nicht mehr, ich möchte keine Angst mehr haben. Ich werde mich wieder, ich war schon mal so weit, ich habe es geschafft und ich möchte jetzt wieder dahin, dass ich ohne Angst leben kann. Und mir wurden ja dann auch Tipps gegeben, was ich in Angstsituationen tun kann. Und die habe ich dann auch umgesetzt. Ich meine, ich wusste schon aus dem Vorfeld, dass eben die Atmung gut helfen kann, ne? Tief einatmen, wieder ausatmen, das paar Mal hintereinander, was kaltes Trinken hilft und sich ablenken hilft, ne? Aber ich habe eben nie in so einer Situation zu mir gesagt, hör auf, dein Herz ist in Ordnung, du brauchst jetzt keine Angst haben. Und das habe ich dann, als ich dann die Tage wieder so eine Situation in der Reha hatte, wo es eben wieder losging, wo ich gemerkt habe, oh, mein Herz, jetzt reagiert es wieder, da geht was los, stand ich da, habe tief geatmet und habe dann zu mir gesagt, du brauchst keine Angst haben, es ist alles in Ordnung mit deinem Herz. Und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht, habe mich dann auch gleich abgelenkt, dass ich erst gar nicht zu tief in diese Situation hineinfalle und die Angst darüber nachdenken lasse, dass jetzt was nicht in Ordnung sein könnte oder so. Und bin dann einfach weitergegangen in meinem Alltag und das hat echt geklappt. Also ich hatte noch mehrere Situationen, die für mich brenzlig waren oder wo ich Angst bekam. Die habe ich auch heute noch, die Situation. Aber ich mache es dann halt so, entweder esse ich dann schnell eine Kleinigkeit. Ich habe immer einen Mentos oder Kaugummis bei mir. Ich trinke einen Schluck. Oder ich, weiß ich, zähle die Wolken, keine Ahnung was, oder red mit mir in mich rein oder so und sag mir auch, es brauchst keine Angst haben, es ist alles in Ordnung. Und versuche mich dann abzulenken, dass das eben nicht mehr passiert. Und bis jetzt, toi, toi, toi, ist es eben so weit, dass ich es immer, also dass ich die Situation gut ausstehen kann. Dass die Angst da ist. Also sie ist auch noch da. Denk mal, sie wird auch noch bleiben im Hinterkopf oder so ein kleines ängstliches Gefühl wird bleiben. Und ich denke, es ist auch nicht schlimm, dass da immer noch so ein bisschen ein Angstgefühl ist. Aber ich habe es eben im Griff, dass ich danach normal weitermachen kann, ohne dass ich mich stundenlang in der Situation auffahre oder in Panikattacken verfalle. Oh, oder wieder eben so krass Angst bekomme und alles. Und ja, dank der Reha habe ich es dann eben auch so weit geschafft, dass wirklich 80% meiner Angststörung oder meiner Ängste eben reduziert sind. Ja, und die anderen 20%. Also ich glaube mal nicht, dass man mit einer Angststörung irgendwann komplett angstfrei ist. Von daher kann ich das gut annehmen, dass jetzt noch ein bisschen eben Restangst da ist. Wichtig ist, ich lasse mir von der Angst nicht mehr das Leben nehmen. Also, dass ich mir den Tag davon verderben lasse und nicht am Leben teilhaben kann. Ich meine, durch Post-Covid ist es so schon schwer, am Leben teilnehmen zu können und vieles zu machen. Und wenn dann noch die Angststörung dazu käme, dann wäre ich ja wieder an einem Punkt, wo es, ja, der eigentlich nicht so schön ist. Und von daher bin ich schon dankbar, dass mich diese Angststörung jetzt nicht wieder übergreift und so krass ist und sich halt eben wirklich zu 80% wieder zurückgebildet, hört sich auch bescheuert an, aber eben zu 80% reduziert hat. Ja. Aber es ist auch einfacher, dass man damit umgehen kann und dass man sagen kann, ich habe eine herzbezogene Angststörung, es ist okay, ich stehe dazu. Ich mache was dagegen, ich versuche mich davon nicht unterkriegen zu lassen oder dass sie wieder ein Hauptteil übernimmt. Und da bin ich schon sehr, sehr weit, dass ich da, also für mich eigentlich sehr weit, dass ich das einsehen kann, dazu stehen kann und mich dafür auch nicht schäme oder so. Denk mal, da draußen gibt es bestimmt mehrere Menschen, die mit einer Angststörung leben, eine Angststörung haben. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der einer Lust mit mir, sein Thema zu teilen. Vielleicht hat dort einer noch ein paar Tipps, die er jemanden geben kann, der mit einer Angststörung lebt. Ich weiß, es gibt auch noch Selbsthilfegruppen für Angststörung. Da habe ich jetzt leider keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob man das empfehlen kann oder nicht. Ob die gut sind, ob die helfen. Wie gesagt, für meinen Teil habe ich herausgefunden, dass ich mich von der Situation, wenn dieses mit dem Herzinstinkt kommt, dass ich mich da eben ablenken muss, einen Schluck trinken muss, die 4-mal einatmen, 7-mal ausatmen, hintereinander ein paar Mal. Oder dass ich dann eben was, ein Mentos mir in den Mund stecke, was esse. Ja, vielleicht hat ja einer Lust, mit mir seine Erfahrung zu teilen. Ich würde mich freuen. Und ja, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund.